Claudius would call item a little. Ja. Da sind wir nicht dabei. Wir finden es auch nicht prima. Und genau genommen ist es mir verdammt nochmal egal, was mit Köln ist. Am liebsten wäre es mir, wenn es von Düsseldorf annektiert würde, das vorher von einer anderen Stadt annektiert worden ist, wo es keinen Karneval gibt, zum Beispiel Hannover. Und bei der Gelegenheit könnte man auch gleich den Dom aus Köln rausschaffen, denn der ist woanders deutlich besser aufgehoben. Das hat auch viel mehr Sinn. So. So viel zum Thema Karneval. Oder auch Fasching. Fasching. Ich sag immer Fasching. Das heißt ja auch Fasching. Das heißt Fasching oder Karneval nach der in den Straßen vorherrschenden Körperflüssigkeit. Also volumenmäßig. Und auch geruchsmäßig. Und auch geruchsmäßig. Wobei wir den guten alten Kumpel Erbrochenes an dieser Stelle nicht herabsetzen wollen. Aber ich möchte kurz anmerken, dass unserem ersten richtigen Spaziergang durch Köln, als wir gerade 2 Monate zusammen waren, Cornelius, das waren noch Zeiten. Ja, Cornelius sich einen großen Spaß daraus gemacht hat, mich auf jeden einzelnen Kotzefleck hinzuweisen, der auf der Straße war. Und es gab derer viele. Und ich war nicht erfreut. Warum nicht? Ich sehe und rieche das nicht besonders gerne. Komisch, ne? Finde ich schon. Also, das ist ja auch interessant, so ein bisschen detektivischen Ehrgeiz hätte ich dir da schon zugetraut. Oh, verstehe. Zum Beispiel zu gucken, was die Person gegessen hat. Ja, das ist dann und dein wann? Ehrgeiz. Meiner nicht. Nun, was passiert bei Karneval? Eigentlich ist das ja hier heute die vielmals angekündigte Sonderspezialausgabe der Lesostunde. Ja, und wir konzentrieren uns also heute auf ein Hauptprodukt oder ein Hauptziel auch des Karnevals, nämlich die Anbahnung des Geschlechtsverkehrs. Kopulation. Kopulation, ganz recht. Und Knicki Knacki. Sie wissen schon. Versteck die Wurst. Bums Bums. Schnickel Schnacksel. Und so weiter und so weiter. Ich weiß, Cornelius hätte jetzt noch sehr viele... Es gibt ja auch unglaublich viele Synonyme für eine Runde Versteck die Wurst spielen. Mhm. Nageln. Fast gleich viele wie für Glied. Oh Mann, ja. Wir haben ja mal gegoogelt, wie viel es für Vagina gibt. Und wenige. Es sind viel weniger. Ja. Ja, es gibt einfach viele Sachen, die man da formähnlich aufzählen kann. Ne? So ein Zylinder oder was auch immer. Ja, jedenfalls haben wir heute kein Buch. Und, beziehungsweise wir haben mehrere. Ja, aber wir haben nicht so ein Hauptbuch, sondern wir wollen uns durch den Irrsinn und die verunglückten Gedanken und Kunstwerke, in Anführungszeichen, zum Thema Sex kämpfen. Du hast Sex gesagt. Heißt das nicht so? Was sagt man heutzutage bei den Jugendlichen eigentlich? Was sagen die Jugendlichen heute eigentlich? Beiwohnung, glaube ich. Beiwohnung, Kopulation. Auch den anderen erkennen, sagt Koitieren, man, glaube ich. Ja. Beieinander liegen. Ja, sowas. Liebe machen. Liebe machen, ja. Ist auch mein Favorit eigentlich. Oder Die alte umbolzen. Genau, ja. Die alte mal kräftig umbolzen. Ja, das scheint mir auch das Näherliegende zu sein. Ja gut. Wir haben uns heute sogar ein kleines Konzept ausgedacht. Wir haben tatsächlich mal ein bisschen vorher gearbeitet. Und zwar haben wir heute Folgendes im Programm. Als erstes, oder sollen wir alles schon vorher verraten oder sollen wir es einfach nachher einfach mal abarbeiten? Spontan. Das ist ja heute Karneval. Genau. Da sind wir einfach mal spontan. So, das erste hat wenig mit Esoterik zu tun, sondern ist einfach nur Endlaser. Ja, wir brechen einfach das Konzept. Verklagt uns doch. Und zwar werden wir jetzt schlechte Sexgedichte vorlesen. Ja, schlechte erotische Gedichte, die in ihrem So-Sein, finden wir jedenfalls, unglaublich lustig sind. Ja, die haben wir dann aus irgendwelchen Foren. Ja. Also wir waren ja mal im Urlaub in Bad Zwischenahn und haben da auf unseren Zug gewartet und saßen im Meckes und wussten nicht, was wir machen sollen. Und das ist falsch, wir brauchen nichts von Brecht, wir wollen die Schlechten. Ja, ja. Und haben dann einfach mal bei Google erotisches Gedichtforum eingegeben, irgendwie sowas, ne? Und da haben wir dann ein besonders schönes Exemplar gefunden. Ja, Paradiesischer Traum. Von Waldfehe. Ich finde, du solltest das jetzt auch wie so eine Bittenrede vorlesen. Ja, man kann ja, während wir das vortragen, im Wechsel natürlich experimentieren mit der Sprache. Ja. Aber ich hoffe, dass wir dabei den schönen, reinen Charakter des Werkes erhalten können. Ja, also es gibt ja zwei Typen von schlechten Sexgedichten. Es gibt die sprachlich so derartig unter aller Sau sind, dass man kotzen möchte, weil jetzt einfach so... So nach dem Motto, ich möchte Ficky Ficky, wir machen jetzt einen Quickie. Ja, irgendwie sowas. Und es gibt solche, die nicht ganz so schlecht sind, zwar auch selten mal was vom Metrum gehört haben, aber da mit so schwülstigen Schwülstvokabeln. Ja, es gibt auch so diese überambitionierten, wo dann der Verfasser glaubt, er könnte was und würde dann also alles da reinlegen und übertreibt dann natürlich und vergaloppiert sich da in irgendwelchen völlig unmöglichen Formulierungen. Also das ist schon großes Tennis. Ja, dieses Gedicht wurde übrigens, sehe ich gerade, am 20.04.2010 eingestellt. Zufall? Ja, mit Sicherheit nicht. Aha, sage ich da nur. Muss man wissen. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier kommt der paradiesische Traum. Wer fängt denn überhaupt an? Du. Ah, paradiesischer Traum. Ganz erfüllt bin ich von dir, von tiefer Sehnsucht süßem Schmerz. Warm spüren unsere Nähe wir, ganz tief in unserem liebend Herz. Ich hatte einen feuchten Traum, den ich scheu dir offenbare. Ach, ich wage es ja kaum, dir meine Zärtlichkeit zu sagen. Auf schön geschmücktem Liebeslager in Blumen und in Liebesduft legen wir uns in den Armen und fühlen, wie die Sehnsucht ruft. Ey! Warte. Warm fühl ich deine schweren Brüste, schmeichelnd meiner Brust gebahrt. So süß durchschwebt ihr Duft die Lüfte, dass sie mich wecken zart. Unsere Schenkel fest umschlungen, unser Geschlecht daran geschmiegt, fühlend wie vom Blut durchdrungen, es im Liebesspiel sich wiegt. Oh, wie schlagen unsere Herzen in sehnsuchtsvollem Lustverlangen, fühl, wie zärtlich unsere Schmerzen unseren ganzen Leib umfangen. Okay, ja. nimm mich hin und lass dich fallen in meiner arme Wonnedrock. Lass unser Liebeslied erschallen, uns Wonne trinken, Schluck um Schluck. Lass mich riechen, schauen, schmecken, streicheln deinen süßen Leib. Feucht mit Küssen ihn bedecken, du mein duftend liebes Weib. Wie kraftvoll ist dein völles Haar, dein seidengleich dein Haupt, wo seidengleich dein Haupt umfließen tut. Ich sehe in deiner Augen Paar, wie meine Seele sich drin ergießt. Tut. Meiner Lippen kosende Berührung empfängt dein Rosenmund so zart, erwidert feucht die zärtliche Verführung in deiner sehnsuchtvollen Art. Lass mich schmecken, Lass schmecken mich dein Liebesleib, mit Küssen überdecken, da hebt sich zart mein liebes Weib, den Schoß ihr zu erwecken. Du reichst mir die geschmückte Brust, was? Die Knospen sanft zu streicheln, oh, welche Süße, welche Lust, sie saugend zu beschmeicheln. Ah, die Bilder in meinem Kopf. Wie sie in meiner Hand sich schmieren, ihre liebesfrische Süße los, lass sie mich zärtlich drücken wiehen. 3 Kilo. Legt schmeicheln euch an meine Brust. Zu deiner Blume wonne Tau, senkst du mein Haupt hinab, hörens. Wo ich der geliebten Frau den ersten Kuss jetzt gab. Bei Kuss muss man sich so Anführungsstriche denken. Deiner Blume zachter Duft sich um meinen Körper webt, lockend den Geliebten ruft und mein Geschlecht im Innern riecht. Yeah. Nun greifst du scheu zu meiner Frucht, die deiner Blume heut geweiht. Wie deine tastend Hand sie sucht und zärtlich mit der Fingerle streicht. Schau, wie sie wächst in deiner Hand. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Oh, jetzt wird's gruselig. Yeah. Schau, wie sie wächst in deiner Hand. Purpurn schwillt ihr der Rubin. Kraftvoll jetzt dir zugewandt. Schauend, knetend küsst sie ihn. Oh. Es geht weiter. Zärtlich tropft die Rute mir, erweckt durch deine Liebesgunst, erregt auch deiner Wollustgier zu deiner Blüte Liebesbrunst. Kelter dir den süßen Wein, der zum Nektar dir bestimmt, wenn er in höchster Wonnepein tief in deine Schoße dringt. Leg deiner Blüte süßen Duft um meinen heißen Liebesleib. Fühl doch, wie heiß die Sehnsucht ruft nach dir, du zartes Liebesweib. Lass mich die Knospe dir erwecken zur vollen, reifen Blüte. Schau, lass mich im Liebeskuss sie necken, bis ihr rinnt dein Wonnetau, der warmt den Blütenblättern schmeichelt, einladend, lockend den Rubin mit feuchter Zartheit ihn sanft streichelt. Damit ich in dir senke ihn. Damit ich in dir senke ihn. Ja. Die Rute streicht um deine Perle. Kann der aufhören, Rute zu sagen? Um deine Wonne zu erwecken. Da steigt zum Himmel dir die Erde, während ich sie zärtlich lecke. Oh Mann, wie kann man den Sexualakt so unappetitlich umschreiben? Lass uns einander ganz hingeben, lass uns schmecken der Liebe Glut. Denn nochmal finden wir im Leben keinen Menschen, der uns so gut tut. Schau nur, wie Rubin und Glied deine Blütenblätter weiten. Langsam dringen in mein Leib, lieb, oh, Entschuldigung, langsam dringend in mein Leib deine Pforte aufzuspreizen. Wow. Aber was soll jetzt eigentlich der Rubin sein? Ich habe das man weiß es nicht. Nicht so ganz verstanden. Fühl doch, wie sich's in dir regt, wie es mit seiner prallen Frucht zärtlich sich in dir bewegt, dir all Lust zu spenden sucht. Oh, welche Süße du bereitest meiner brennend Fackel hier. Machst zum Hengst mich, den du reitest, Wonne spendend dir und mir. Mein harter Hammer, deine Esse, ich zieh ihn raus und spritze dir. Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Warte. So, tief sticht jetzt der scharfe Stoß in deines Kelches feuchten Wänden. Kelches feuchten Wänden erst? Wühlend jetzt in deinem Schoß, wow. Drängt mein Nektar zu den Lenden. Liebste, komm, lass dich. Wieso muss ich immer diese blöden Stellen? Liebste, komm, lass dich besamen. Bis dein Kelch dir überfließt, spüre doch in meinen Armen, wie meine Sahne sich ergießt. weiter jetzt. Das ist ja widerlich. Oh, wie du in höchster Wonne meines Nektars Süße trinkst, im Liebesrausch glühst wie die Sonne, wenn du im Liebesrausch versinkst. Wenn dein Wollustschrei sich löst aus meiner Sehnsucht, brünstig stöhnen und die Rute nochmals stößt, den letzten Schwall dir zu verströmen, dann liegen wir ganz eng umschlungen, du meine liebste Blumenfrau, die Rute tief noch eingedrungen, als Liebende auf Himmelsau. Hey, oh, du hast echt immer die geilen Stellen. Noch spürst du die süße Fülle meines Geschlechtes Üppigkeit in deiner Scheide feuchten Hülle. Erfüllt von Lust und Seligkeit. Gesegnet ist, wer je genossen des liebsten Menschen Wonnerausch, wer nicht, das Leben ist verflossen ohne einen Seelentausch. Heiß brennt mein Leib nur für dich. Im August 2009 von Goldmund. Boah, jetzt habe ich echt Migräne. Junge, Junge, Junge, Junge. Ach. Nicht das in Ordnung. Das ist schon ziemlich, ziemlich widerlich. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, aber diese ganzen Surrogate für Mumu, die finde ich unappetitlich. Übrigens, an dieser Stelle auch mal, wir sind ja im Bildungsformat. Das kennen die Leute doch alle. Nee, das kennen die? Die Verführung von Engeln von Brecht? Ja, bestimmt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten Leute, so wie ich ja auch, kennen und hassen Brecht zu Recht als Theaterverbrecher. Mensch von Sichuan. Der diese ganzen furchtbar ethische, wie sagt man, epischen... Kacke? Ich glaube, das ist das Wort, das du suchst. Nein, der hat ja diese spezielle Art von Theater, dieses Erziehungstheater da gemacht und den Verfremdungseffekt, um eine Identifikation zu verhindern. Jo. Und das ist ja ganz furchtbar. Das ist aber richtig. Was eigentlich, das, er selber hat das, glaube ich, gar nicht so gesehen, aber das, was er wirklich viel besser konnte, ist jetzt geschmacklich so eine Sache, aber ist Dichten. Also der war ein, man kann, glaube ich, seine Lyrik als viel bedeutender einschätzen als das Theater, was er da gemacht hat. Und direkt unter dem, diesem tollen, großartigen paradiesischer Traumsache gibt es ein Gedicht über die Verführung von Engeln. Das passt ja gut zu unserer letzten Folge. Mhm. Das sollten wir mal kurz vorlesen, damit man mal sieht, was der Brecht eigentlich für ein Ferkel war und was der da so alles zusammengedichtet hat. Engel verführt man gar nicht oder schnell. Verzieh ihn einfach in den Hauseingang. Steck ihm die Zunge in den Mund und lang ihm untern Rock, bis er sich nass macht. Stell ihn das Gesicht zur Wand, heb ihn den Rock und fick ihn! Stöhnt er irgendwann beklommen? Dann halt ihn fest und lass ihn zweimal kommen. Sonst hat er dir am Ende einen Schock. Ermahn ihn, dass er gut den Hintern schwenkt. Heiß ihn dir ruhig an die Hoden fassen. Sag ihm, er darf sich furchtlos fallen lassen. Dieweil er zwischen Erd und Himmel hängt. Doch schau ihm nicht beim Ficken ins Gesicht. Und seine Flügelmensch, zerdrück sie nicht. Schön, schön, ein schöner Erfolg. Ja, also das so gefällt mir eigentlich ganz gut, so formell, würde ich sagen. Also jetzt inhaltlich ist das so eine Sache, könnte man ja jetzt eine Gedichtinterpretation machen. Ja, nee, Abitur ist schon zu lange her. Aber das muss ja auch nicht sein. Ja, ich habe dir noch ein paar andere geschickt. Ja, gut. Also hier das zweite, das finde ich einfach derartig gut. Das gefällt mir. So, also das erste, man muss ja sagen, beim paradiesischen Traum muss man ja sagen, das war von der Form her nicht schlecht. Ja. Da waren auch ganz vernünftige Formulierungen drin. Das ist natürlich... da sind natürlich die Bilder völlig aus dem Leim gegangen. Ja, und das Ganze war ziemlich widerlich, aber der Mensch konnte zumindest dichten, das muss man ja sagen. Halbwegs, ja. Also ich meine, der hat keine Kontinuität im Metrum gehabt. Das, jede Strophe hat ein anderes Metrum. Das fand ich akzeptabel. Aber das war eben aus dieser Kategorie Menschen, die sich schon mal mit Lyrik befasst haben und grundsätzlich sowas schreiben können und die dann eben leider überkandidelt und überschäumend und also weit übers Ziel hinaus. Man schreibt einfach keine solchen detaillierten Sätze. Ja, das ist einfach das, genau, das ist aber der Fehler an diesem Gedicht gewesen, dass man also einfach nur die ganze Zeit sich gruselt. Aber es gibt eben auch Dinge wie dieses hier. Es heißt du geile Punkt, Punkt. Oh Gott, ich liebe es jetzt schon. Claudia hat das auf ihrem Lieblingsforum GoFeminin gefunden. Natürlich. Und möchte, dass das jetzt hier zum Besten gegeben wird. Ich würde sagen, wir lesen das im Zeilenwechsel. Das ist auch nicht sehr lang und wie gleich festzustellen sind, wird auch nicht sehr gut. Das hat erzeugt, wer denn eigentlich? Mac Cool. Oder ist, nee, Schnecke 119 hat das gemacht. Ja, nun. Und ich fürchte sogar, dass das eine Frau ist, die das, voller Stolz, genau, das fürchte ich auch, ein Gedicht da zum Besten gibt, dass ihr, ich glaube im Fachsprachlichen spricht man von Stecher, ihr kredenzt hat. Ja. Ein Mann mit dem ja, vielsagenden Namen Mac-Cool. Okay, fangen wir an. Und es heißt du geile Punkt, Punkt. Girl, du geile Schnecke. Fick mich oder ich verrecke. Seit ich dich gesehen hab, hab ich voll den Zauberstab. Klammer auf, in der Hose, Klammer zu. Du bist geiler wie ne Dose. Also mit Bier. Komm bloß zu mir. Ich hol dir die Sterne vom Himmel. Dafür bläst du meinen Pimmel. Ich bin ein großer, starker Mann. Wenn ich dich nur ficken kann. Lass mich nicht so lange zappeln. Komm, lass uns raffeln. Girl, ich würde alles für dich tun. Nicht mehr essen, nicht mehr ruhen. Hauptsache, wir ficken bald. Ich denk an deine schöne Gestalt. Dein geiler Boy mit dem Schweißband und der Pimpkette. Klammer Mac auf, cool. Mac minus cool, Klammer zu. Ja. Ich finde allein schon die ersten zwei Zeilen derartig gut. Girl, du geile Schnecke, fick mich oder ich verrecke. Mhm. Das ist so großartig. Das ist wirklich Gegenwartslyrik. Auch schön ist, du bist geiler wie eine Dose, zusammengeschrieben, wie eine zusammengeschriebene Dose, also mit Bier. Mhm. Ja, also da würde ich auch als Frau denken, doch, der McCool, das ist der Richtige. Also wer sich derartig lyrisch ausdrücken kann, das sollte schon mal hier der Mann des Lebens sein. Auf jeden Fall. Und dann ist da noch eins, das ähnlich gut ist. So. Das hast du da doch schon offen, dieses Planet Liebe. Ah. Gut. Also da sind wir in einem Forum, da ist ein User namens @$R, Klammer auf 30, Klammer zu. Er ist offenbar männlich, mittlerweile gesperrt in dem Forum. Und er kündigt das also an mit, das ist mal was ganz anderes, ich habe mal den Sex im Gedicht eingebaut. Alles klein geschrieben und ohne Satzzeichen. Kritik und Lob wäre nett von euch, Klammer auf, hab den Text etwas entschärft, Klammer zu. Bei solchen Leuten fragt man sich ja dann auch immer, wie man irgendwann mit seiner knappen Rente deren Hartz IV zahlen soll. Weil die sind ja solche Leute... weiß auch nicht, sind irgendwie unvermittelbar. Woher willst du das wissen? Vielleicht gibt es bald einen Job, der damit zu tun hat. Ja, stimmt. Sexgedichtverfasser. Mann, das würde ich sofort machen. Sowas wie, Mädchen, öffne deine Scheide und ich stecke meine Kreide dort ganz tief hinein. Denn ich will deinen Schleim. Siehst du? Ja, war jetzt ad hoc. Richtig. Wunderschön. Gut. Wunderschön. Also hat das eigentlich einen Titel, dieses Machwerk? Ja, da steht ganz oben drüber. Es ist auch sehr, sehr, Verhütung? Einfallsreich? Nein, Sexgedicht. Ach so, ich dachte, das wäre die Rubrik. Nee. Oh Mann. Ist das hier eigentlich ab 18, was wir hier machen? Ich glaube schon, ja. Ja, also ich bin jetzt auch schon echt so in karnevalischer Stimmung. Mhm. Was passiert eigentlich jetzt da draußen in Köln? Was ist eigentlich mit den... Eigentlich müsste man das ja mal kurz beschreiben. Wir haben ja in die dreistelligen Millionenbereiche gehende Leser, Hörer. Ein ungefährer Wert. Und die meisten haben ja das Glück, zu dieser Zeit nicht in Köln zu wohnen. Und deswegen wissen die vielleicht gar nicht, warum wir uns hier so aufregen und so distanzieren müssen. Also ich meine, ich muss kurz vorweg schicken, dass Fasching da, wo ich herkomme, wesentlich harmloser ist als das, was hier in Köln passiert. Das war für mich ein ganz furchtbarer Kulturschock, als ich hier hingekommen bin. Denn hier im Allgäu, da hat man ja einfach so einen kleinen Faschingszug durchs Dorf gehabt und danach, wer Lust hatte, ist dann saufen gegangen. Aber du hast doch das nie erlebt, was hier an Weiberfasching los ist. Nee, also genau, und in Esslingen oder, ja, weiß ich nicht, Stuttgart, da hat man dann irgendwie so ein super riesiges Feuer angezündet in Neuhause und dann ein Bierzelt aufgestellt und da sind die Leute saufen gegangen. Aber das hat sonst niemanden betroffen. Also wer das nicht wollte, der musste daran nicht teilhaben. Und dann kommt man hier nach Köln und es ist unmöglich, dem auszuweichen. Dabei hat sie, wie gesagt, noch nie erlebt, was an Weiberfasching hier los ist. Das ist also für die Leute, die das nicht kennen. Ich habe das mal erlebt, leider, und bin gezeichnet für den Rest meiner Tage. Also hier gibt es dann den sogenannten Straßenharneval. Das haben wir aber auch gesehen. Stellen sich die Leute, derer es in Köln ungefähr 1 Million gibt, auf die Straße und betätigen sich im Grunde genommen als Durchlauferhitzer für Bier. Das ist ja in Köln dieses obergärige, urinartige Zeug. Nicht in Ordnung. Und dann stellen sie sich dahin und trinken ganz viel. Und urinieren ganz viel und es wird also sehr viel geschrien und diese grauenvolle musikartige akustische Konglomerate ausgestoßen aus allen Kneipen, natürlich gleichzeitig und laut und andere Sachen. Also es gibt eine unglaubliche Kakophonie. Es gibt einige Epizentren des Ganzen, also der sogenannte Altermarkt, da findet etwas statt und um den Dom herum und an den entsprechenden anliegenden Brauereien. Und dann gibt es noch in der Zürbicher Straße, in dem Studentenviertel, eine unglaubliche Zusammenballung von Menschen. Und im Grunde genommen stehen alle rum, schreien und urinieren und versuchen, glaube ich, also bei einem Großteil der männlichen Besucher Kopulationsversuche anzubahnen und bei den weiblichen Besuchern ist man, glaube ich, hauptsächlich auf der Suche nach Toiletten und damit beschäftigt, Kopulationsversuche abzuwehren. In einem bestimmten Prozentsatz der Fälle kommt es dann auch dazu, dass wiederum je nach Trunkenheitszustand auf der Straße oder in irgendwelchen Ecken oder auf Toiletten von Kneipen. Und im Grunde genommen ist das sowas wie Sodom und Gomorra mit noch mehr Bier. Ich möchte kurz... Sie haben jetzt angefangen, Glas zu verbieten. Also dass man, früher musste man knietief in jeder einzelnen Straße durch Glas laufen. Jetzt kontrolliert man das und jetzt gibt es also Dosen und Plastikflaschen und sowas alles. Und also es geht eben um Enthemmung und es geht um Saufen und um Verkleidung, Anonymität, bla bla. Ja, und es ist also alles eigentlich grundsätzlich extrem spießig, weil es auf Ansage ist, aber man kann dann mal einen raushauen und sich daneben benehmen und dann das, was man ein Jahr lang aufgespart hat, dann alles erst recht rauslassen, sodass also da in jedes einzelne Jahr riesengroß Einsätze von Polizei und Feuerwehr und Notarzt und Saufereien und so sind. Ich habe das auch als Zivi im Krankenhaus miterlebt. Das war nicht schön. Also vor 1,5 Jahren? Ja, genau. Also als ich Zivildienst gemacht habe. Ich bin ja etwa Anfang, Mitte 20. Mhm. Und ja, also insgesamt ein widerliches, überflüssiges, abscheuliches Fest, in Anführungszeichen. Es gibt am Rosenmontag, also da gibt es diesen großen Zug, diesen Faschingsumzug in Köln. Das ist von allem noch das am wenigsten Schlimme, der Umzug selber, also bis auf dass der sehr lang ist und also die alle Straßen verstopft, aber dafür hat man dann hier wenigstens frei. Aber dieser Straßenharneval und dieses alles voll pissen und voll müllen und dann gezwungen witzig sein, das ist eigentlich ein Albtraum, kann man so sagen. Das Schlimmste ist für mich die Musik, muss ich sagen. Das ist ja keine Musik. Ja, das, was die Leute als Musik zu bezeichnen, sich nicht entblöden. Ja. Aber dafür werden wir heute natürlich wieder mit Death Metal gegensteuern. Ja. Aber absolut. Nun, kommen wir jetzt zum Sexgedicht. Ach so, ja. Und daher erklärt sich auch der Brückenschlag zum Sex, indem wir jetzt sozusagen der wilden, verhöhlenmenschten, aufs brachiale reduzierten Harnevals-Sex-Auffassung die gesteigerte, lyrische, formalisierte Form entgegenstellen als Protest. Olé, olé, so, Protest-Song. Und deswegen haben wir schlechte Sex-Lyrik. Richtig. In meinen Träumen küsse ich dich. Spürst du meine Lippen, wie sie auf deinen Geliebten? Du fängst an, dich zu berühren. Nach einiger Zeit wirst du an einigen Stellen schwitzen. Ich küsse dir auf den Mund. Meine Augen sind dabei nicht geschlossen. Ich schau dir in die Augen. Dabei stelle ich fest, deine Augen sind so rund, so schön wie der Mond. Und du strahlst wie der Sonnenaufgang zuglich. Deine Haut ist so samtweich. Ich nehme deine Hände und flüster dir ins Ohr, bist du bereit? Hätten wir uns nur früher kennengelernt. Ich hätte dir die schönsten Stunden geschenkt. Ich liege zwischen deinen Beinen und du merkst, wie ich mein S Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen an dir reibe. Du willst mich spüren, du willst, dass er gleitet. Also das Ganze immer mit orthografischen Fehlern und ohne jede Kommasetzung immer. So. Dass du heiß bist, dass du später wie auf einem Pferd auf mir reitest. Ich küsse dich vom Hals. Bis zwischen deinen Beinen. Mein Schwanz will am liebsten jetzt sofort in deine S. Ich lecke mit meiner Zunge deine Brust. Ich berühre mit meiner Zunge deine N. Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ich finde es auch geil, dass sein Nippel offensichtlich selber zensiert, aber Schwanz lässt er stehen. Ja, vor allen Dingen vorhin hat der Schwanz ja zensiert. Das könnte ja auch Ständer gemeint sein. Ja, oder Schwänge. Ja. Oder jetzt Salami. Spürst du die Lust, du fängst jetzt an zu schreien, du willst mehr. Du willst die Lust spüren. Ich dachte, sie spürt sie jetzt schon. Ich streichle mit jeden Fingerspitze deinen schönen Fingerspitzen. Körper. Oh, mit jeden Fingerspitzen deinen schönen Körper. Die Sprache der Liebe spricht ab jetzt in Wörter. Du kannst meinen Atem spüren. Und hören. Mach das Handy und die Klingel aus. Ab jetzt wird uns niemand mehr stören. Der Schlag der Liebeslust hat uns beide erfasst. Ich merke, du wirst jetzt sehr nass. Ich möchte mit dir sexen, denn du bist mein Schatz. Ich bin dein Lover. Für jede Nacht, den ich hab dein Herz in Flammen entfacht. Ich stecke jetzt mein S. in deinen Schacht. Wir sind ab dem Zeitpunkt 1. Ich merke, dass es dir gefällt, weil du schreist. Ja, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass dir noch was gefällt. Deine Hände hast du um meinem Rücken. Ich bin jetzt so geil, gleich noch von hinten. Da Upsala. Werde ich dich noch mehr beglücken. Wir beide genießen jede Sekunde in ganzen Stücken. Jede Sekunde werde ich dich entzücken. So soft und hart hast du es noch nie erlebt. Du denkst, dass die Erde bebt. Da steht bebt. So schön, du denkst, dass du im sieben Himmel schwebst. Ich kann nicht darauf hören, weil ich merke, dass wir beide es brauchen. Deswegen werde ich eintauchen. Du bist die schönste von allen Frauen. Auf dieser Welt gibt es nur eine, die mir gefällt. Wir beide lieben uns jetzt. Das ist das Einzige, was jetzt zählt. Ich werde für dich dich für immer so lieben, weil sich nichts zwischen uns stellt. Darunter steht noch, denkt jetzt nicht, ich bin so ein Perverser, wollt ihr nur mal was anderes ausprobieren. Und dann das Allerlustigste, dann schreit einer drunter, ich finde es nicht schlecht. Oh, mir gefällt, ich möchte mit dir sexeln am besten. Ja, sexeln ist auch so. Oh. Wow, wie kann man, das ist genauso unattraktiv wie Liebe. Das ist diese Schwangeren. Warum eigentlich ändert sich das Vokabular von schwangeren Frauen in so eine... Oder von kinderwollenden Frauen. Oder von Kinderwunschfrauen, wie sagten die nochmal, Kiwu? Nee, in so ein grauenvolles, garstiges... abscheuliches Vokabular. Man weiß es nicht. Also da wird ja dann nicht mehr gesagt, Sex machen oder... Sex machen dann? Klingt ja auch super. Ja, oder wie sagt man denn? Bumsen. Sondern sexeln? Und was war das andere? Herzeln. Hibbeln gab es auch noch. Hibbeln. Und natürlich die Hebi. Mhm. Oh, da steht noch drunter, sehr gut. Da gibt es noch irgendwas ganz grauenvolles. Klingt gar nicht pervers. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist aus dem Jahr 2006. Vielleicht hatte man damals noch andere. Ich fand es auch ganz gut. Kleine Kritik, fand die Wörter Sexeln und Schacht nicht gut gewählt. Ja, da gebe ich Sunny 2010 recht. Ich finde es ganz gut, irgendwie witzig, aber nicht lächerlich. Nein. Sexeln finde ich lustig, besser als das Wort F-Punkt-Punkt-Punkt. Und Schacht passte nur zu einem Wort gut, was sich gereimt hat. Find das Wort Schacht auch nicht so gut. Das gefällt mir extrem gut, dass er glaubt, dass sich da irgendwas gereimt hat. Ja, das stimmt. Ja. Ein schöner Erfolg. Das waren unsere Sexgedichte. Ja. Ja, das ist der Energieklanglack, den machen wir, glaube ich, nächstes Mal. Oder das hat nicht mit Sex zu tun. Das brauchen wir nicht. Hallo, das ist total gut. Das ist ein Energieklanglack, der macht, dass du weniger verbrauchst. Ja, weniger das würde ich Benzin. Sagen, ist doch ein gutes nächstes Fundstück. Ja, ja, ja. Ein schöner Erfolg. So, was habe ich dir denn noch so alles rüber gemailt? Nix. Doch, ich habe dir 3 E-Mails insgesamt geschrieben. Da muss ich mal gucken. Aber wir haben ja noch ein Buch. Ja. So. Boah. Das ist nicht in Ordnung. Das ist aber irgendwas mit Sexualmagie. Also. Das ist diese Predigt, die ist ja vielleicht auch nicht, aber das Geile ist dieses Bibelforum. Ich würde sagen, das heben wir uns bis zum Schluss auf. Oder? Ja, also was wir vielleicht an dieser Stelle mal machen können, ist ein bisschen über den Tellerrand gucken und schauen, was der Freund Muselmann denn so sextechnisch tun darf. Wir wissen ja, dass beim Muselmann das ganze Leben und jeden Furz, den er lässt und den er nicht lassen darf, vom Allah und vom Koran vorgeschrieben sind. Das. Und deswegen gibt es also auch zu jedem noch so kleinen Detail des täglichen Lebens irgendwelche Fatwin, wo dann also irgendein lustiger Bartonkel irgendwelche Tipps oder Ratschläge gibt, was jetzt Halal oder Hamam oder wie heißt die Scheiße? Ich weiß es nicht. Ist. So, zum Beispiel. Du musst die Frage schon auch lesen. Gibt es hier ein Forum, das heißt islamfatwa.de, und da kann man dann also Fragen stellen. Und hier stellt also eine Person die Frage, ist in der Sunna, was ist Sunna nochmal? Wenn du mit der Maus drüber fährst, kommt das bestimmt. Das ist... nachahmenswertes Verhalten. Aha, Grundlage der Sunna sind die Ahadith. Also wahrscheinlich, also Hadith sind ja diese, was irgendwer mal behauptet hat, was dieser lustige Mohammed-Kerl gesagt, getan oder gemacht haben soll. Und dann hat irgendwer mit dem Würfel entschieden, ob der jeweilige Hadith authentisch ist oder nicht. Mhm. Ja, also Frage lautet, ist in der Sunna etwas über den Geschlechtsverkehr berichtet worden? Gibt es Regeln oder Bestimmungen, auf die man achten muss, wenn man mit seiner Ehefrau schläft? So, Antwort, Imam Ibn al-Kasala oder so schrieb in seinem Buch Zat al-Ma'at, was den Geschlechtsverkehr betrifft, so hat der Prophet das vollkommenste Ideal gebracht, natürlich, womit man die Gesundheit bewahrt und die Menschen ihr vollkommenes Vergnügen und Genuss finden können. Dadurch werden darüber hinaus auch die eigentlichen Zwecke erfüllt, denn der Geschlechtsverkehr wurde aufgrund von 3 grundlegenden Zwecken geschaffen. Der Geschlechtsverkehr wurde also geschaffen. Ja, von Gott, von wem sonst? Aber wie hat er den denn geschaffen? Der hat doch die Menschen geschaffen. Ja, genau. Und der hat dann den Pimmel so gemacht, dass der in die Mumu passt. Aber das muss man ja erstmal rausfinden. Habe ich gerade wirklich Pimmel und Mumu gesagt? Ich hoffe nicht. Ich auch. Okay, können wir weitermachen? Ja, aber ich will jetzt wissen, wie er das geschaffen hat. Ich weiß es nicht. Er hat einen Penis gemacht und eine Vagina. Und dann hat er das Ja, aber das ist ja so, wie wenn du Zähne und einen Apfel schaffst. Darauf ist ja noch nicht das Essen erfunden. Ja, aber dann hat er gesagt, mach mal hier mit die Kassetten. Ich halte das für Unfug. Ach so. Echt? Du meinst, das ist gar nicht Also so. Wir haben jetzt jedenfalls hier die 3 Zwecke. Erstens die Erhaltung und die Verbreitung der menschlichen Rasse, bis sie die Zahl an Seelen erreichen, die Allah für diese Welt vorherbestimmt hat. Aha, wir haben also ein Seelenkontingent. Wieso bin ich denn dann geboren? Ich bin doch so eine schäbige Ungläubige. Ja, ja, da ist ja auch was schiefgegangen. Und wenn es nach den Islamologen geht, dann bringen die dich auch um. Also ja. Das heißt, da muss man dann eben nachpoppen, bis dann diese Leute ersetzt sind durch stramme Muslimanen. So, zweitens, die Flüssigkeit, Klammer auf Sperma, Klammer zu, auszustoßen, welche Schaden verursachen kann, wenn sie im Körper läuft. Das weiß man ja, das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ja, weil das ist ja mit dem Hirndruck und so. Ne? Genau, das ist halt das andere Problem. Ne? Also wenn man ejakuliert, verliert man ja Hirnwasser. Und das bedeutet, dass man im Prinzip an einer Spermavergiftung sterben kann, wenn man das nicht ausstößt. Und wenn man es macht, dann an der Hirnwasservergiftung. Und es gibt auch keine Möglichkeit, das aus dem Körper zu entlassen, ohne Geschlechtsverkehr zu machen. Mhm. Das gibt es nicht. Eben. Und drittens, die Befriedigung der sexuellen Wünsche und der Genuss des körperlichen Vergnügens. Dies allein ist der Vorzug, den es im Paradies geben wird, denn dort wird es keine Nachkommen geben, die mittels Geschlechtsverkehr gezeugt werden müssen und auch keine schädigende Flüssigkeit, die ausgestoßen werden muss. Aha. Im Paradies gibt es keine Cumshots. Was sagen Sie dazu? Das ist ja scheiße. Dann macht das ja gar keinen Spaß, hör mal. Ja. Angesehene Ärzte sind der Meinung, dass der Geschlechtsverkehr einer der Gründe ist, um seine Gesundheit zu wahren. Was? So, außerdem sagt dieser Ibn al-Kasala oder so, zu seinem Nutzen gehört auch, dass der Geschlechtsverkehr hilft, den Blick, Klammer auf, zu fremden Frauen, Klammer zu senken, Selbstbeherrschung bringt und es einem ermöglicht, sich von verbotenen Dingen fernzuhalten. All dieser Nutzen gilt auch für Frauen. So bringt er für Männer und Frauen Nutzen in dieser Dunja und im Jenseits. Aus diesem Grunde möchte es der Prophet und pflegte regelmäßig intime Beziehungen zu seinen Frauen. So, und dann gibt es noch ein paar Tipps, wie man sich denn da verhalten soll. Zu den wichtigsten Angelegenheiten, denen man beim Geschlechtsverkehr Beachtung schenken soll, gehören erstens die aufrichtige Absicht zu haben, diese Handlung zu tun, um damit das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Also man soll es nicht machen, wenn man keine Lust hat. Ja. Ah. Man beabsichtigt, dies zu tun, um sich damit selbst und seine Ehefrau vor dem Begehen von Sünden zu schützen. Nein, du sollst die aufrichtige Absicht haben, das für Allah zu tun, nicht für dich. Ah, verstehe. Gut, das heißt, sag mal, ja, ich habe eigentlich keine Lust, aber komm, für Allah. Genau. Einer geht noch. Für Allah! Einer geht noch. Witzig. Ja, jedenfalls soll man dies zu tun, um sich damit selbst und seine Ehefrau vor dem Begehen von Sünden zu schützen und um die Anzahl der islamischen Umma zu steigern, um ihren Status zu erhöhen und aufzuwerten. Das ist Umma. Ich nehme an, sowas wie Umpapa. Ach nee, Gemeinschaft aller Muslime. Hamann. Also soll er die Anzahl der Gemeinschaften von Moslems erhöhen. Und denn Ehre und Stolz liegen in der Vielzahl. Man soll wissen, dass man für diese Tätigkeit belohnt wird, selbst wenn man schnelles Vergnügen und Genuss in ihm findet. Das ist ja ganz schön clever. Mhm. Also da muss man sagen, hat der Muselmann vor dem Christen die Nase vorn. Der sagt ja, das ist immer Bäbä und Pfui und auch wenn man verheiratet ist, dann nur zum Zeugen und auch da soll man sich schämen und es am besten lieber nur ganz gar nicht oder ab und zu nur machen. Wohingegen jetzt hier der Moslem sagt, knattern, was das Zeug hält, solange man sagt für alle! Ja. So. Zweitens? Zweitens, vor dem Verkehr sollte man liebenswürdige Worte sagen, Zärtlichkeiten austauschen, Küsse geben und es sollte eine harmonische Stimmung herrschen. Kein Angry Sex? Keine Vergewaltigung? Was? Das ist aber neu. Ja, das ist echt neu. Das nimmt, glaube ich, auch nicht jeder von denen so ernst. Der Prophet pflegte mit seinen Frauen zu spielen und sie zu küssen. Also gut, klar, mit einer Neunjährigen würde ich auch spielen. Mhm. Zu Autos oder was macht man da, Barbie? Puppenspielen. Ja. Drittens, wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat, sollte er davor sagen, halt mal still, du Sau. Ach nee, warte. Im Namen Allahs, o Allah, halte den Satan von uns fern und halte den Satan von dem fern, was du uns an Kindern schenkst. Natürlich. Natürlich. Das, wow. Du kannst das auch mal in Audio anmachen. Wenn du da draufklickst, wird das abgespielt. Wer auf sagt Arabisch. Das? Was? Wo? Da, bei Anmerkungen. Oder? Nein. Doch, da kannst du bestimmt irgendwo Play klicken und dann macht er das. So, viertens, für den Ehemann ist es erlaubt, Verkehr mit seiner Frau in ihrer Vagina zu haben, in welcher Stellung er will, von hinten oder von vorne, unter der Bedingung, dass es ihre Vagina ist, nämlich dort, wo das Kind herauskommt. Verstehst du? Ach so! Ich dachte, das kommt aus der Nase. Nee, aber hier, das böse Dings nicht, ne? Das ist richtig. So, Aha. Hiernach sagte der Gesandte sagte also wörtlich von der Vorderseite oder von der Rückseite, solange es in der Vagina ist. Das sagte der Gesandte also. Aha. Fünftens, es ist für den Ehemann unter keinen Umständen erlaubt, Analverkehr mit seiner Frau zu haben. Was? Echt? Da habe ich aber schon mal was anderes gelesen, muss ich sagen. Da, die haben ja so eine Art Einteilung von Sachen in vier Kategorien. Es gibt irgendwie du löblich. Also so wie, nee, Pflicht, so muss man machen. Mhm. Dann ist nicht Pflicht, aber wird gerne gesehen. Das ist so die zweite Stufe. Und dann gibt es auf der bösen Seite noch so, ja, besser nicht. Also nicht streng verboten, aber besser nicht und streng verboten. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass Backdoor in der na, besser nicht Ding ist. Aber hier klingt das ja wie... Guck mal, was der Prophet sagt. Verflucht ist derjenige, der sich den Frauen anal nähert. Das geil. Hat er also gesagt. Wenn jemand zu mir sagt, ich nähere mich dir anal, dann würde ich irgendwie Angst kriegen. Ja, es ist bekannt, dass der Ort, in dem man die Saat pflanzt, die Vagina ist. Verstehen Sie? Ja, das ist bekannt. Welche der Platz ist, von dem man sich erhofft, dass sie eine Frucht, das heißt ein Kind, hervorbringt. Der Prophet sagte, verflucht ist derjenige und so weiter. Dies ist so, weil Analverkehr gegen die Fitra, natürliche Veranlagung, ist und eine Tätigkeit ist, die sich gegen die gesunde menschliche Natur auflehnt. Das stimmt. Daher haben wir also auch die Probleme, die die Jungs mit den Homos haben. Mhm. Richtig. Ebenfalls entgeht der Frau dadurch ihr Anteil an Genuss. Und der After ist ein Ort des Schmutzes und der Abscheulichkeiten. Ja, und es gibt noch andere Gründe, welche diese Tatsache bestätigen, dass diese Handlung haram ist. Aha, das ist dieses, was ich meinte. Irgendwie was ist denn mit Oralverkehr? Ja, also vor allem, hier wird ja behauptet, dass es unmöglich ist, da irgendwie Spaß dran zu finden. Da sollte man mal den ein oder anderen Schwuli auch die eine oder andere fragen, Frau. Was die da so zu sagen. Ja. Ja. Sechstens, wenn ein Mann mit seiner Frau Geschlechtsverkehr gehabt hat und daraufhin ein zweites Mal mit ihr schlafen möchte, soll er Voodoo vollziehen, weil der Prophet sagte, wenn einer von euch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hatte und wieder zurück zum Geschlechtsverkehr möchte, soll er zwischen ihnen, den beiden Akten, Voodoo vollziehen. Denn das gibt mir Energie für das zweite Mal. Was ist denn Voodoo? Ich weiß nicht, nehme an, Müsli-Riegel essen oder einen Protein-Shake oder sowas. Leider ist das nicht unterlegt, was Voodoo ist. Aber Gusel. Aber zur Information, Voodoo ist Musterhab und nicht Wajib. Das ist genau das, was du gerade gemeint hast. Ach so. Das ist das Spessa. Okay. So, was ist denn Gusel? Ganzkörperwaschung. Ah, dann ist das vermutlich eine Waschung. Wenn man die Möglichkeit hat, ist es noch besser, Gusel zwischen den zwei Akten zu vollziehen, aufgrund des Hadith von Abu Rafi. Siebtens. Gusel Also die Waschung ist obligatorisch für beide Partner oder nur für einen Partner in folgenden Situationen. Wenn die zwei Beschnittenen aufeinandertreffen? Also die zwei beschnittenen Geschlechtsorgane. Wow, da, wow. Seit wann müssen denn... Aha, also soll noch mal einer behaupten, das würde nicht im Islam vorgeschrieben. Natürlich ist das so. Ja, das machen aber nicht alle. Also das machen selbst bei den Salafisten haben das nicht alle Frauen. Wenn die zwei beschnittenen, das heißt Geschlechtsorgane von Mann und Frau aufeinandertreffen, aufgrund der Aussage des Propheten... Irgendwas, bla bla bla. Ja, wenn das beschnittene Genital des anderen auf das eine trifft, dann ist ganz Körperwaschung Pflicht. Bla. Diese Gusel ist für beide obligatorisch, egal ob ein Orgasmus stattgefunden hat oder nicht. Ist besser. Das Berühren der beiden beschnittenen Genitalien bedeutet, dass die Eichel oder die Spitze des Penis in die Vagina, Klammer auf Scheide der Frau, falls man das nicht weiß, was das sein könnte, eindringt. Es bedeutet nicht das bloße Berühren. Ach so. Wenn Sperma des Mannes ausgestoßen wurde, muss der Mann Gusel vollziehen, selbst wenn die zwei Geschlechtsorgane sich nicht berührt haben, weil der Prophet sagte... Selbst wenn ein Mann zu früh kommt, muss er sich waschen. Ja. So. Meine Güte, gibt es da viele Regeln, das ist ja furchtbar. Bla bla bla bla bla. Achtens, es ist für eine Person, die Gusel machen muss, erlaubt, vorher schlafen zu gehen. Ich wasche mich morgen, ich kann nicht mehr. Und Gusel bis vor die Gebetszeit zu verschieben. Jedoch ist es definitiv musterhaft, vor dem Schlafen Voodoo zu machen. Wegen dem Hadith von Umar. Okay, können wir das, diese Hadithe einfach weglassen? Warte. Es ist verboten, Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben, wenn sie Menstruation hat. Allah sagte... Komische Zeichen. Von wegen, es ist eine Abscheulichkeit oder so. Die Person, die Sex mit einer Frau hatte, während sie noch ihre Menstruation hatte, muss einen Dinar oder einen halben Dinar Spende an Bedürftige geben. Das ist auch geil. Ja. Gehst du zum Obdachlosen, Entschuldigung, ich hab meine Alte gepoppt, als sie ihr blutet hat, ja, kauft dir mal eine Rätsel oder so. Ja, genau. Dann wird sich der Bedürftige wahrscheinlich auch wundern. Ja, es ist übrigens zulässig für den Ehemann, intimen Kontakt mit seiner menstruierenden Frau zu genießen. Das heißt, alle erlaubten intimen Handlungen mit ihr, ohne aber den Geschlechts Verkehr zu haben, aufgrund, ja, irgendeines Hadiths von Aisha. Und dann gibt es noch Atzel, das ist der Coitus Interruptus, auch schön eine Art Empfängnisverhütung, das ist ja auch bekannt. Ja. Aus der Bravo wird das ja auch immer empfohlen. Ja. Ausziehen ist genauso gut wie Kondome. falls er kein Kind möchte, jedoch nur wenn dann, ach guck mal hier, das habe ich zum ersten Mal gelesen, dass seine Frau überhaupt was eine Erlaubnis hat. Also die Frau darf verbieten oder auch nicht erlauben, dass Atzel Coitus Interruptus praktiziert wird. Denn sie hat ein Recht auf Vergnügen und Kinder. Aha, das heißt, die Frau kann entscheiden, ob es Kinder gibt. Ja. Das ist ja fast schon so eine Art Recht. Nein, aber wenn er Kinder will, dann darf sie nicht Nein sagen. Ja, ja schon, aber er auch nicht. Und das ist das erste Mal, dass ich von einem Recht von einer Frau irgendwas lese. Okay, können wir jetzt damit aufhören? Elftens, es ist für beide Ehepartner verboten, Geheimnisse über ihr Liebesleben zu verbreiten. Es ist sogar eine der schlimmsten Dinge, die man machen kann. Wow. Das ist interessant. Also da hätte ich gedacht, Apostasie, Schwulsein, Schweinessen wären schlimm, aber nein. Nein, zu nein. Sagen, hör mal, ich habe die Alte gestern durch die Bude gescheucht, das glaubst du gar nicht. Dann hast du verloren beim Allah. Ja, das waren also die 11 Sextipps für islamkonformes Eheruckeln. Wieder was gelernt, würde ich sagen. So. Was hast du denn jetzt da noch? Weiß ich, liest du mal was. Ich habe ein Buch. Christa Mewes, antworten Sie gleich, Lebenshilfe in Briefen. Christa Mewes ist eine Psychologin. Hat das jetzt auch was mit Knickknack zu tun? Und die hat, die ist Psychologin und kriegt immer Briefe von Menschen und beantwortet die. Die haben dann immer so Probleme. Und jetzt hat sie dann mal diese Briefe veröffentlicht. Und ich habe diesen Brief gelesen und fand den einfach sehr schön. Der heißt zum Problem der Vorehe. Sehr geehrte, gnädige Frau, ich habe ein Problem. und möchte Ihnen das darstellen. Ein großer Wohnblock hat sich unweit von uns hier aus der Erde erhoben. Betonwände, Fenster, Balkons. In schöner, langweiliger Regelmäßigkeit wiederholt sich das bis hinauf ins 13. Stockwerk. Unten am Hauseingang befindet sich eine Klaviatur von Klingelknöpfen. Zu jedem Knöpfchen ein Schildchen, sachlich korrekt, die einen nachlässig hingeklebt, die anderen. Hier in dieser 13 Stockwerk mal 13, bei drei Wohnungen Anonymität gilt ein Name wenig, nicht viel oder nichts. Mit der sich ausweitenden Wohnblock-Anonymität fällt auch der Rang jeglicher Individualität. Und dann gewahre ich noch etwas, das, was noch vor wenigen Jahren nur vereinzelt zu vermerken war. Okay. Der Namen sind hier weit mehr als Klingelknöpfe. Nicht Doppelnamen, nein, doppelte Namen mit einem schrägen Strich voneinander getrennt. Ich hatte Gelegenheit, die Hausgemeinschaft mit den 39 Klingelknöpfen und 52 Namen kennenzulernen. Bald schon stellte sich heraus, was sich hinter diesem Schrägstrich-Doppelnamen verbarg. Zweierwohngemeinschaften. Voreheliche Hausgemeinschaften junger Menschen, die den Weg zur legalen Ehe noch nicht vollzogen haben. Hier in der Anonymität der Wohnsilo-Stadtschaft breiten sie sich aus. Unbelästigt vom observierenden Klatsch der Nachbarn. Frei von kritischen Blicken. Kurz, frei von altherkömmlichen Formzwängen. Aber ist diese Art Schrägstrich-Ehen wirklich frei? Ich glaube nicht. Ehen auf Unverbindlichkeit, Ehen auf Probe, Ehen auf Widerruf, Ehen auf... Nein, nicht bis dass der Tod euch scheide. Dazu gibt es Bejahendes, praktisch Bejahendes. Aber es gibt auch zu bedenken, dass vielleicht sogar höchst Nachteiliges für zwei junge Menschen zweierlei Geschlechts, die sich lieben und deswegen zusammenziehen wollen. Wir wissen heute, dass diese Entwicklung in vollem Schwunge ist. Junge Menschen fliehen aus ihren Elternfamilien in die Freiheit solcher Wohnzweisamkeiten hinein. Aber steckt nicht auch ein unzugestandener Drang nach Bindungsfreiheit dahinter? Ehe ohne Klammer. Ach, Skandal. Ohne Klammer von Gesetz, Religion und Ghettoaufsicht? Wird da vielleicht in gefährlicher Nützlichkeitsabsicht die alles bewahrende Familie unterlaufen? Also da kann man ja nur sagen... Sind diese Schrägstrich-Ehen den von Gesetz und Religion abgesicherten geschlossenen Ehegemeinschaften gleichzusetzen? Also nicht, wenn man mich fragt. Verhallen nicht all die Mahnungen zu mehr Mutter, mehr Kindbezogenheit, mehr Geborgenheit im leeren Raum, wenn diese Geborgenheit ohne Gesetz und Segen simuliert wird? Und was wird, wenn es hier einmal kriselt, wie es in jeder Ehe kriseln kann? Packt er dann sogleich seine Sachen und zieht davon? Sind sie wirklich gleich während und nach dieser Zweisamkeit? Empfindet sie nicht viel tiefer als er, wenn sie mit dem, was er zurückließ, sitzen bleibt? Und ist dann ein Kind da? Welchen Status wird man ihm zuerkennen, wenn die Eltern auseinandergehen? Das ist ja... Also ob sich diese jungen Menschen auch solche Fragen stellen, deren sichtbare Bindung lediglich ein schräger Strich ist? Ich bin gewiss, dass es zu diesem Thema vieles zu sagen gibt von der Kirche, von der Rechtsprechung und von der Psychologie. Mit freundlichen Grüßen von meiner Frau und ich bin ich ihr ergebener H.V.R. Inakzeptabel. Ja. Das ist doch Schmutz. So haben wir auch ganz schön lang gelebt. Wie? Ja, in so einer Schrägstrich-Ehe. Schrägstrich-Ehe. Mhm. Und ich finde, wir sind moralisch verkommen. Ja, zweifellos. So. Was haben wir hier noch? Wir haben ein Buch zugesandt gekriegt. Das heißt... Leben, Kunst, Sexualmagie. Das ist auch sehr schön von Rosaline Norton. Und ich habe hier das Kapitel 3, Sexualmagie und Hommage an Pan. Man müsste eigentlich mal drüber nachdenken, ob man mal irgendwas zu Tantra macht. Mhm. Das ist ja auch so ein Scheiß. Also diesen, das, was ist das nochmal? So Esoterik-Bumsen oder so, ne? Mhm. Ich glaube schon. Oder nicht? Ja, ja. Oh man, das ist ja völlig gaga. So, was haben wir denn hier noch so? Was hat das denn mit Sexualmagie zu tun? Ach so, das ist mir zu langweilig. Das kommt dann in die Tantra-Sache. Aber hier, freut euch auf Sexualmagie. Ich habe dir auf jeden Fall noch dieses Christenforum geschickt. Christenforum? Mhm. Gut. Ah ja, genau, das Christenforum. Welches denn? Unzucht innerhalb der Ehe zum Beispiel. Ah, das ist gut. Ich hätte gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ja, das wird ja da gefragt. So, wir hören jetzt tantrische Sexualmusik. Wer an sich irgendwelche körperlichen Effekte bemerkt, der weiß jetzt, woher das kommt. Nehmt euch ein Zimmer. Ja. Bei uns um die Ecke gibt's, haben wir jetzt festgestellt, so einen Tantra-Anbieter. Das wissen wir, weil Freunde von uns... Wir kennen Leute, die Leute kennen, die genau. Irgendwelche zurückgebliebenen Freunde haben, die, die das machen. Angeht. So. Ja, Unzucht innerhalb der Ehe. So, da kommt jetzt der Gott. Sag das mal. Wie, der Gott? Das, was da aus der Bibel zitiert wird. Ach so. Das kann ich dann nämlich runterpitchen nachher. Was kannst du? Ich kann das runterpitchen, er sagt das jetzt ganz episch. Hat Gott eine tiefe Stimme? Ja. Wieso hat er keine hohe Stimme? Weil er sehr groß ist. Vielleicht ist das ja eine Frau. Nee. Warum? Weil ich das jetzt so entschieden habe. Finde ich nicht in Ordnung. Weil ich es dann nicht runterpitchen kann, wenn es keine Frau ist. Wieso? Was ist mit einer Frau, die eine tiefe Stimme hat? Du hast aber eine tiefe Stimme, wenn man es runterpitcht, und die kann ich dann nicht mehr fraulich klingen lassen. Also kannst du jetzt mal bitte wie Gott reden? Wieso machst du das nicht mit einer hohen Stimme und du pitchst es auf Eichhörnchen hoch? Das wäre doch auch witzig für Das Gott. Haben wir schon mal in der dritten Folge gemacht. Ja, und? War ein Riesenlacher. Oh, nein, ich wünsche mir den epischen Effekt. Mach das jetzt bitte. Was soll das überhaupt sein? Thessalonicher 4, 3-5. Irgendwas aus diesem... Vor allem Schlachter 2000? Das ist vielleicht eine Übersetzung oder so, oder ein Verlag. Denn das ist der Wille Gottes. Halt! Mach's auf Sächsisch. Eure Heiligen, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eichenes Gesäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die wir Gott gar nicht kennen, tun die Säcke. So, jetzt fragt da Maxi Speedy, brauche Hilfe zum Verständnis mit 2S. Hier warnt Paulus zur Unzucht mit seiner Frau. Moment. Vor Unzucht, entweder rät Paulus zur Unzucht oder warnt vor Unzucht. Dass man nicht mit der Frau leidenschaftlicher Sex haben soll. Wenn ich das... Warum sind das alles solche stammelnden Idioten, solche Analphabeten? Wenn ich das lese, treten bei einige Fragen auf. Zum Beispiel, was sind das für Leute? Okay. Die kenne ich einen Satz. Erstens, ist innerhalb der Ehe überhaupt möglich, Unzucht zu treiben? Ich dachte, wenn Mann und Frau beide einverstanden sind, gibt es beim Sex kein Tabu. Falsch. Zweitens, was ist Unzucht innerhalb der Ehe? Ist Oralsex oder Analsex oder Sexspielzeuge innerhalb der Ehe Unzucht? Drittens, ich war immer der Meinung, je leidenschaftlicher der Sex, desto schöner und befriedigend wäre es für das Paar. Aha. Jetzt musst du die erste Antwort. Ist das hier eine Antwort? Ja. Also daraufhin sagt Jöni, was sagt denn der Vers genau aus? A, dass Unzucht verboten ist, in Klammern alle sexuellen Handlungen außerhalb der Ehe. B, dass der Ehepartner in Heiligung und Ehrbarkeit angenommen wird. C, dass Machst man nicht... Machst du das auch jedes Mal? Was denn? Mich in Heiligkeit und Ehrbarkeit annehmen? Ja. Gut. So ungefähr. C, dass man nicht in leidenschaftliche Begierde verfallen soll wie die Heiden. Das sind drei verschiedene Themen, die in diesem Vers angesprochen werden. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir begreifen, dass der Ehepartner ein Mensch ist, der nach Gottes Willen und Gottes Bild geschaffen ist, wie wir selbst. Auch wenn ein Mann zum Beispiel immer nur raus, rein, spritz, fertig will. Erst raus, dann rein? Interessant. In der Tat, aber der Jöni sieht auch so aus, als würde der das nur, also würde der das vom nur aus, vom Hören sagen ja, oder aus, aus Superhelden-Comic-Pornos oder sowas. So erkennt er nicht an, dass seine Frau ebenso Wünsche und Bedürfnisse hat, die auch er befriedigen soll und nicht nur immer die sie designen. Ist ja jetzt nicht wirklich... Also der Typ wollte ja eigentlich wissen, auf seine charmant stammelnde Art, was er eigentlich alles so machen darf. Ja, genau. Und der sagt, ja, weiß ich nicht, aber nicht immer nur an sich denken. So, dann sagt Janina... Es wird wohl seinen Grund gehabt haben, dass Paulus keine Frau hatte, zwinker, zwinker. Der war auch hässlich, sagt man. Dazu fällt mir Woody Allen ein, der antwortete auf die Frage, ob Sex schmutzig wäre, nur wenn man es richtig macht. Oh, das ist bestimmt so eine, die in dem Forum auch so einen bestimmten Ruch hat, dass sie so ein bisschen zu frech ist und ein bisschen zu... Die ist eine Kreationistin hier. Gehen Evolutionisten die Argumente aus? Ja, die ist auf dem Bibelforum, wird schon einen schweren Schaden haben, aber die wird schon so ein bisschen so angerucht sein. So, dann sagt der davonkommt, heißt der. Wenn ihr euch dazu... Wieso haben die ja eigentlich die Möglichkeit, die Konfession anzugeben? Innerhalb des christlichen Glaubens. Achso, Bibelkomm, also nicht Katholokomm oder so. Also, der davonkommt, sagt, wenn ihr euch dazu die anderen Übersetzungen durchliest, dann merkt ihr, dass derjenige, der Unzucht betreibt, seinen eigenen Körper, in Klammern Gesäß, beschmutzt, statt dass er ihn in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nimmt. Immer dieses Geschwalle und die Gefase, dieses Blöde, da kann man nichts mit anfangen. An anderer Stelle heißt es, der Körper des Menschen ist ein Tempel Gottes. Diesen Tempel in Besitz zu nehmen, bedeutet Selbstbeherrschung zu üben und sein Fleisch unter Kontrolle zu bringen. So kann auch der Heilige Geist in diesem Menschen wirken. Das ist, hat ungefähr so viel Antwortgehalt wie... Ein Furz. Ja. So, was sagt denn dein Freund Schnuffel, der aussieht wie Mr. Kartoffelkopf? Ach, der macht genau das Gleiche. Das ist... Nein, nein. Das, wie kann man denn hier, dass man mal was sieht? Ich will jetzt mal... Ah, da ist noch ein Mr. Kartoffelkopf. So, ist Oralsex oder Analsex oder Sexspielzeuge innerhalb der Ehe Unzucht? Da sagt der, meiner Meinung nach, nicht. Ja, das... Oh, das ist sogar ein Moderator. Aha, Gewalt, BDSM und so sind ungesund. Das findet er nicht gut. Aha, er sagt vor allem, dass im Bett innerhalb einer Ehe alles erlaubt ist, was beiden Spaß macht. Zum Beispiel auch, wenn der eine in einem Hitler-Kostüm sich von der anderen in einem Nonnenkostüm die Genitalien mit Wackelpeter beschmeißen lässt. Okay. Bla bla bla bla. Bla, Paulus, Paulus. Okay, Paulus. Das wissen wir ja jetzt. Das heißt also, der Moderator hat gesagt, man kann alles machen. Das war die erste konkrete Antwort. Ja. Okay, ich habe dir aber noch mehr geschickt, weil das einfach ein großartiges Dingsi ist. Was denn das hier? Das zweite hat mir einfach nur so gut gefallen. Ich finde die Hölle gerecht, Ausrufezeichen. Das fand ich einfach sehr schön. Aber du kannst auch gleich das dritte machen. Ja, aber das ist auch, ich finde das immer so super, dass Leute von Hölle reden und da, es geht ja um ewige Verdammnis, sowas, was man sich nicht mal im Entferntesten vorstellen kann. Und welche Sünde soll vor allem so schlimm sein, dass man selbst wenn man Sexgeschichten über deine Frau auszuplaudern. Ja, das ist echt, die Leute sind so scheiße. Naja. Bla bla bla. Was noch? Das unterste. Das vorunterste. So. Das finde ich sehr schön. Ah ja, kein Sex vor der Ehe. Auch ein schönes Thema. Die Amerikaner in Amerika gibt es doch, wie heißen die nochmal? Haben die nicht noch so einen Namen? Irgendwie Waiters oder sowas? Oder? Keine Ahnung, aber die haben ja diese Purity Rings. Das ist ja sowieso das aller kaputteste auf der Welt, dass du dir von deinem Vater einen Ring schenken lässt, damit du nicht einen anderen Mann bummst, bevor du heiratest. Und das Lustige ist... Als dein Vater impliziert das. Der Erfolg dieser Maßnahme ist, dass in diesen Warte-, also sich Aufsparkreisen natürlich die Geschlechtskrankheiten überdurchschnittlich verbreitet sind, was damit zu tun hat, dass... die es natürlich ganz genauso oft treiben wie jeder andere Teenager auf der ganzen Welt, aber aus Scham, weil sie ja wissen, dass sie damit eigentlich gegen ihr Gelübde verstoßen, auf Verhütungsmittel verzichten, weil es sozusagen noch so eine Bestätigung wäre, also sozusagen, ja, wenn ich jetzt auch noch verhüte, dann mache ich das ja so richtig, so mit dann, ne, dann ist der Vorsatz sozusagen noch klarer, dann kann ich mir selber hinterher nicht einreden, dass das ja nur so ein kleiner Knicki-Knacki-Ausrutscher, hups, ich bin in sie reingestolpert, Sache war. Und daraufhin haben die tatsächlich häufiger Geschlechtserkrankungen. Also es ist so der totale Mega-Reinfall-Flop. Wer hätte das gedacht? Hallo Freunde, dies ist mein erster Beitrag hier in eurem Forum und ich stelle auch gleich ein nicht triviales Thema zur Diskussion. Es geht um Folgendes. Ich, 25, bin frisch mit meiner Freundin 23 zusammen. Wir sind beide Christen und möchten... Ich begrüße Sie. ...mit Sex unbedingt bis zur Ehe warten. Wir haben uns auch Grenzen gesetzt, zum Beispiel, welche Körperpartien des anderen tabu sind. Oder dass wir nicht beieinander übernachten und so weiter. Es scheint aber zumindest im Moment so unendlich schwer, dass die ganze voreheliche Zeit, die sicherlich noch mindestens... 1,5 Jahre betragen wird, durchzuhalten. Wir sind beide leidenschaftliche Typen und das macht das Ganze eben so schwer. Manchmal möchten wir nichts lieber als... Na, ihr wisst schon. Zwinker, zwinker, zwinker. Meine Frage richtet sich daher primär an diejenigen, die verheiratet sind und gewartet haben, für die es auch so schwer war und es aber dennoch geschafft haben. Habt ihr ein paar Tipps für die voreheliche Zeit, dass man dieses Ziel auch sicher erreicht? Elektroschocks, kalte Duschen, schwulen Pornos... Robbe die Katz. Wird sich die sexuelle Spannung durch die sich einstellende Routine wenigstens etwas lösen, obwohl die wirkliche Entspannung durch Sex nie erreicht wird? Oder bleibt das so in diesem angespannten Zustand bis zur Ehe? Viele Grüße, Lordi. Warum auch immer der Typ sich nach so einer komischen finnischen Band von Schminkhongs benennt, wenn das mal nicht Sünde ist. Ja, was sagt denn der Ron? Der Ron sagt... Hört sich platt an, weiß ich, aber glaub mir... Er sagt erstmal nein. Genau, achso, auf die Frage... Hat mir ein paar Tipps für die Zeit. ...dass man das Ziel auch sicher erreicht, sagt er nein. Hört sich platt an, weiß ich, aber glaub mir, alles Grenzen setzen bis und so weiter wird im Rausch an dem einen oder anderen Tag vergehen. Was dann kommt, könnten Schuldgefühle sein und weil man, kenne ich von mir selber nur zu gut, meistens eher der Drängelnde ist, köpft man sie dann noch in eine Situation, in der sie sich noch schwerer wehren kann als mit klarem Verstand? Was? Wieso köpft? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Dschihadisten-Jargon. Im Ernst, unverheiratet zusammenzuziehen, wenn ich deinen Post richtig verstanden habe, bedeutet ja nicht viel was anderes als der Versuchung, geradewegs in die Arme zu laufen. Theoretisch geht es schon, dass man sich zurückhält. Es funktioniert auch praktisch, dass man nicht bis zum Letzten geht, aber... Ist das wirklich, was ihr wollt? Ja, und dann kommt das Bibelgequatsche, bla bla bla. In Mose, tralala, lesen wir, dass der Gott seiner vollkommenen Schöpfung Mann mit der Rippe gewissermaßen auch Vollkommenheit nimmt und ihm mit der aus dieser Rippe geschaffenen Frau ein Gegenüber gibt, das diese Vollkommenheit wieder erfüllt. Bla bla, Ehe, bla bla. Die Ehe ist von Gott als eine lebenslange Bindung gedacht, auch derart intimes Streicheln, bei dem eben auch schon die Seele beteiligt ist und die Sexualität erwacht, gehört in die Ehe. Bereits hier beginnt die Verschmelzung zur Einheit, welche Gott für die Ehe vorgesehen hat. Wenn ihr der Versuchung also nicht nachgeben wollt, heiratet entweder verdammt nochmal oder haltet euch an die strikte Regel, nicht mehr als Händchen halten und Haare kraulen. Wow, was für Haare kraulen? Ja, so weiß so, die so wachsen. Wieso so lange, fragt einer, so, warum die noch 1,5 Jahre warten, bis die heiraten? Hm, 1,5 Jahre sind lang. Warum so lange warten? Sehr schön gefällt mir auch, dass der Dave als Moderator des Forums sagt, wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. 1 Korinther 7 irgendwas. In eurem Alter ist es doch wirklich kein großes Problem zu heiraten. Wir haben auch in eurem Alter geheiratet, damit wir endlich ficken können. Bei uns war es aber absehbar. Aber bei 1,5 Jahren weiß ich nicht, ob wir es gepackt hätten. Der Dave ist übrigens ein Pfingst- oder charismatischer Gemeindetyp, was auch immer das heißt. Ja, bla bla bla bla, mach mal runter hier. Wieso geht das nicht? Warte, das ist ja hier dieser Typ. Das ist der Typ, ja, und er sagt, ja, danke, danke, wir wollen gar nicht zusammenziehen. Aha, zusammenziehen dürft ihr nicht, das ist klar. Das ist der, jetzt kommen die richtig. Das ist der Abishai, der jetzt hier was sagt. Oh, und da der sieht aus, in Wirklichkeit, der sieht krass aus wie so ein Biker-Typ mit Bart und Sonnenbrille. Und sagt aber, er findet das super, was Lordi macht und die dürfen nicht zusammenziehen. Und jetzt kommen die ganzen, fahrt nicht allein irgendwo hin, Urlaub, große mehrtägige Fahrten, sondern in Gruppe mit anderen Freunden. Tragt, wenn ihr euch trefft, anständige Kleidung, das heißt wenig nackte Haut, keine knallengen Klamotten, keine Unterhemden. Ebenso sind kurze Röcke und Hosen nicht gut, denn damit kommt der Reiz. Bete, du allein, zu Gott um Bewahrung für euch beide, mit ihr zusammen. Nicht mit ihr zusammen. Nicht mit ihr beten. Mit ihr rede kurz und knapp über die Entscheidung, die Gott dir gibt. Zieht die Zeit nicht sinnlos lange hin. Es ist gleich, wie alt man ist, um zu heiraten. Zum Kennenlernen braucht ihr nicht zwingend 16 Monate. Im Herren muss es sein. Das klingt vielleicht etwas schulmeisterlich, aber das sind meine Ratschläge euch an, auch an meine eigenen Söhne. Mir selbst hat das früher auch geholfen. Außerdem wisse, dass es von allerhöchster Bedeutung für dich sein wird, ob du eine Jungfrau geehelicht hast oder nicht. 3 Ausrufungszeichen. Die Bedeutung wird erst mit den Jahren klar. Du kannst aber keinen Fehler wieder gut machen. Die Verantwortung liegt allein bei dir. Die Reize fast ausschließlich bei ihr. Herzliche Grüße, Abishai. Ja, da geht's streng zu bei den Christen. Heiland, zack. Ja, gut. Den Tenor hat man so, also sagt den keiner, ist doch Quatsch. Ja. Hau doch mal einen weg. Sondern nur so Gefasel und Gelaber. Ja, so. Da ist hier also das ganze Forum. Vielleicht finden wir da jetzt gerade nochmal einen interessanten Thread. Was ist denn hier das eigentlich? Heirat und Geschlechtsverkehr. Ach, das ist nochmal hier Islam. Vorspiel ist sehr empfohlen. Moment. Oh, interessant. Hier sind noch so ein paar andere Tipps. Also wir hatten ja eben 11 Tipps aus dem Islam. Gehen wir nochmal kurz zum Islam zurück. Denn hier sind wir jetzt auf alshia.de. Da gibt es also neue Sachen. Der Islam betont das Vorspiel. Da, die haben ja für jeden Müll irgendeinen Hadith oder irgendwas, was irgendein lustiger Opa mal irgendeinem anderen Opa gesagt hat oder so, wo er zufällig einer zugehört hat. Also Vorspiel soll ist geilo. Geschlechtsverkehr ohne Vorspiel wurde einer Grausamkeit gleichgestellt. Der Prophet sagte, 3 Menschen sind grausam. Eine Person, welche Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat, vor dem Vorspiel. Meine Fresse, der war ganz schön besessen. Ja, aber vor allem, also ich nehme mal an, dass da noch Mörder dabei waren in der Liste. Also ich finde ja jetzt das jetzt nicht so schlimm. Es gibt Frauen, die würden das anders sehen. Ja, schon, aber irgendwie... Wenn jemand von euch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau hat, so sollte er nicht wie ein Vogel in sie eindringen. Stattdessen soll er langsam und zögernd vorgehen. Was? Was für ein Vogel? Das ist eine Gleichsetzung mit dem tierischen Verhalten. Aber die haben ja so Kloaken und reiben die aneinander. Ja, ich glaube nicht, dass sie das wussten. Aber ich dachte, der Prophet wusste alles und konnte auch schon Embryologie und so einen Müll. Ja, und? Ja, dann irgendwie, das stimmt ja alles hier nicht. Hier, mach mal Techniken des Vorspiels. Ach, das steht da auch drin. Das ist ja... Ah, hier, ne, nur mal zur Info. Die beste Frau unter euch ist diejenige, die Rüstung der Schüchternheit ablegt, wenn sie sich für ihren Mann entkleidet und die Rüstung der Schüchternheit anzieht, wenn sie sich wieder bekleidet. Das ist nämlich dann diese ganzen Kopftuch-Omas. Ja, sind wahrscheinlich die Fecken wie die Raketen. Unfassbare Sexmonster. Mhm. So ist das nämlich in Wirklichkeit. So, Techniken des Vorspiels. Oralsex ist erlaubt. Ist das wahr? Kann eine Person den Schambereich der Frau liebkosen? Der Imam sagte, dies ist kein Problem. Gut. Okay. Ah, aber kein Sexspielzeug. Oh. Ubdaya Bala bin Kasala sagte, dass er einen alten Nachbarn hatte, welcher ein junges Sklavenmädchen besaß. Aufgrund seines hohen Alters konnte er seine junge Sklavin während des Sexualverkehrs nicht vollkommen befriedigen. Daher bat sie ihn darum, seine Finger in ihre Scheide zu stecken, so wie sie es mochte. Der alte Mann war mit ihren Wünschen einverstanden, auch wenn er diese Idee nicht mochte. So bat er Ubdaya Kasala Kamala Imam Ali Rezakmombet darüber zu befragen. Als Ubayadullah den Imam darüber befragte, sagte der Imam, es gibt kein Problem dabei, solange er einen Teil seines Körpers dafür benutzt, aber er sollte nichts anderes als seinen Körper dafür benutzen. Ja, also kein Sexspielzeug. Also hier Dildo oder Möhre. Jedoch ist Selbstbefriedigung nicht erlaubt. Im Falle einer verheirateten Person gibt es aber kein Problem, wenn die Frau das Geschlechtsteil des Mannes bis zum Orgasmus befriedigt und umgekehrt. Handjob? Aber wieso? Das ist doch every sperm is sacred. Ja, nicht bei den Islamomatosen. Da, wie gesagt, die sind da wirklich viel fortschrittlicher. Da, ich habe jetzt auch schon mehrfach gelesen, dass die Frau dabei Spaß haben soll. Also da muss man ja mal sagen, Hut ab. Ja, aber da werden ganz schön viele kleine Mädchen gebumst. Ja, sicher. Ich sage ja nur, also dieses lustfeindliche, körperhassende, das haben die nicht. Und also grundsätzlich, dass die Idee, Sexualverkehr... Es gibt, guck, hier hat man jetzt einen klaren Widerspruch. Gibt es irgendeine Art des Sexualverkehrs, welche verboten ist im Islam? Nein. Eben hieß es noch. Ja, das steht da unten noch. So, hier gefällt mir aber gut. Allerdings ist es makruh, in einem stehenden Zustand einzudringen oder das Gesicht gen Qibla zu richten. Was ist denn Qibla? Weiß ich nicht, vermutlich Oh, was ist denn ein Sexologe? Oh, es ist empfehlenswert, akrobatische Positionen wie von Sexologen gegeben zu unterlassen, welche sogar zu körperlichem Schaden führen können. Ja. Denke daran, die Hauptregel ist das gegenseitige Vergnügen. Wenn ein Partner eine bestimmte Position nicht mag, so soll der andere Partner seine Meinung also nicht im Stehen seine und Meinung. Auch nicht das Gesicht gegen Kibla richten. Das gefällt mir sehr gut. Also, aha, guck, hier. Das ist nämlich das, was ich gelesen habe. Nein, du musst erst diesen Satz drüber vorlesen. Der ist so gut. Es ist sehr empfohlen, dass zu Beginn des Sexualverkehrs die beiden Partner Folgendes rezitieren. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Bismillah hier, Rahman hier, Rahim. Das ist geil. Du willst richtig zur Sache gehen und so richtig schön einen wegballern. Und dann musst du sagen, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Räuschig. So, und hier ist nochmal von Backdoor die Rede, also hinten rein. Da hatten wir ja eben gehört, das ist Haram. Also du Pfui nicht machen, ganz böse. Und hier steht jetzt, die Mehrheit der schiitischen Gelehrten hat zwei Schlüsse gezogen, dass es nämlich nicht Haram ist, sondern sehr verpönt. Also dieses so, ja, besser nicht, aber wenn du es machst, kommst du trotzdem nicht in die Hölle wenigstens. Also hier Karashatata oder so. Und benötigt das Einverständnis der Frau. Auch immerhin sehr fortschrittlich. Man kann es also nicht einfach machen. Wenn die Frau nicht einverstanden ist, so sagen alle Gelehrten, so ist es vorsichtshalber wajib, dies zu unterlassen. Vorsichtshalber. Also. Ja. Und es ist vorsichtshalber wajib, es ganz zu lassen. Ob die Frau damit einverstanden ist oder nicht, das ist jetzt eine neue Erkenntnis von Ayatollah Al-Kui. Moped. Also wir sehen, es gibt beim Islam sehr viele unterschiedliche Auffassungen, was jetzt irgendwie gut, schlecht, mittel, nur so halb empfohlen ist. Empfohlene Tage und Zeiten für den Geschlechtsverkehr. Nee, Zeiten, in denen es makru, also verpönt ist, ist während schrecklichen Naturereignissen. Also Der Tsunami da im Fernseher, der macht mich ja schon ein bisschen scharf. Nein, das können wir jetzt nicht machen. Von Sonnenuntergang bis zum Abend. Hä? Ja, das... Was ist denn... Geht die Sonne nicht am Abend unter? Ja, das ist die Dämmerung. Ja, aber ist das nicht abends? Also man soll nicht in der Abenddämmerung und nicht in der Morgendämmerung ficken. Von den... Also... Die letzten drei Nächte der Mondmonate? Was sind Mondmonate? Monate nach dem Mond. Am Abend eines 15. jedes Mondmonat. Ach so. Am Abend des 10. Und während des Monats Dschulhijja. Während eines Jana-Bar-Zustands. Also whatever. Eigentlich nie. Zuverlässige Überlieferungen, welche zeigen, an welchen Zeiten es gut ist, sexuellen Verkehr Montag, zu haben. Montag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, Freitag, Samstag, eigentlich immer. Und nee, Sonntagnacht, Montagnacht, Mittwochnacht, Donnerstagnachmittag, Donnerstagnacht. Und der beste Punkt von allen, wann immer die Frau will. Und Freitagabend. Wann ist es Pflicht, Geschlechtsverkehr zu haben? Oh, jetzt wird es interessant. Es ist für den Mann eine Pflicht, alle vier Monate Geschlechtsverkehr mit seiner Frau zu haben. Okay, das ist interessant. Dies zählt zu den ehelichen Rechten der Frau. Also das heißt, wenn das ein eheliches Recht ist, dann kann im Islam die Frau sich übrigens auch scheiden lassen, wenn der Mann das nicht bringt. Ja, ich weiß nicht, ob alle das so sehen. So, Methoden der Verhütung. Denn sei das eine Entschuldigung oder die Frau verzichtet drauf. Zum Beispiel, häng herum. Mhm. Familienplanung ist auch erlaubt. Das ist auch extrem viel fortschrittlicher als die Christen. Abriegeleinrichtung. Ja, so ist wie ein Diaphragma. Ich finde es sehr schön, das Abriegeleinrichtung zu nennen. Was steht da? Dies sind alle Hindernisse, welche den Sperma daran hindern, die Gebärmutter zu erreichen. Ja. Ja. Dies geschieht dadurch, dass der Penis mit einem Kondom umhüllt wird oder dadurch, dass der Gebärmutter es durch ein Diaphragma verhüllt wird. Schönen guten Tag, Frau Apothekerin. Ich hätte gerne eine Schachtel Abriegeleinrichtungen zum Mitnehmen. Die mit Erdbeergeschmack und Noppennummer. Okay, was ist mit Verhütung, mit Abtreibung? Verboten. Ja. Du darfst nur verhindern. Ja, jetzt wissen wir alles zum Sex. Okay, ja, also das war jetzt, wie gesagt, nochmal Islam. So, hier gehst du mal. So, ich glaube, es reicht auch. Ja? Ja. Haben wir keine lustigen Sachen mehr da? Versuchung und Sünde. Komm schon. Da können wir noch gucken, was er da geschrieben hat. Nee, das ist mir zu... Aber Gott möchte, dass der Mensch heilig und glücklich sein soll. Ach, das sind ja alles voll die Loser. Ja. Suche gläubige, betrogene Ehefrauen, die für ihre Ehe kämpfen. Okay. Was sagt Gott zur Verhütung? Hallo. Ja, das war heute alles sehr lehrreich, oder? Ja. Wie lange haben wir denn überhaupt schon heute gearbeitet? Das ist ja nur ein Special. Anderthalb Stunden immerhin. Ja, reicht. Also es war nicht so schreiend lustig, wie man hätte erwarten können, außer bei den Gedichten. Ja. Aber es war sehr lehrreich. Ja. Wir sind also unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Ja, es war mal was anderes. Mhm. Ja, was machen wir denn als Lied? Wir machen was von der Band Rattenfänger. Wahrsagen mit Runen. Wir müssen bald mal so eine nordische Mythologie-Folge machen auch. Nordisch, ja. Das könnte man in der Tat mal machen. Sexualmagie finde ich hier in unserem nordischen Buch. Haben die das auch? Mhm. Ja, also da wir auch beide nicht so viel Ahnung haben von Alkohol, also du vielleicht schon, aber ja, also es geht ja jetzt auch so ein bisschen darum, diese Hanewald-Sachen abzuklopfen, blieb uns ja nur Sex übrig. Ja. Und das haben wir ja jetzt leidlich zum Abschluss erledigt. Möchte ich noch unseren Hörer Rix eine Anleitung an die Hand geben. Und zwar aus dem Buch Nordische Magie, magisches Arbeiten mit Freya, Seide, Yggdrasil und den Runen. Ist hier ein Ritual zur Sexualmagie. Das lese ich jetzt vor. Und Cornelius kann das jetzt gleich mitmachen oder nicht. Ihr solltet das jedenfalls jetzt auch machen. Und ab geht die Luzi. Zuvor richtest du deinen Altar bzw. Ritualplatz her. Hast du Musik dazu? Ja. Klammer auf, Spiegel, Handspiegel, eventuell etwas Olivenöl. Kerzen, Musik, Trinken und Essen. Ich finde es gut, dass die gleich das Gleitmittel Olivenöl mit. Aber das ist so teuer. Kann man ja nicht was anderes nehmen. Sorge auch dafür, dass du nicht gestört wirst. Das wäre peinlich. Mama, geh raus! Ich mache gerade mein Sexualritual mit Olivenöl. Lege dir ein schönes, großes Handtuch bereit. Du ziehst dich aus und gehst unter die Dusche. Wenn du ganz nass bist, verwende ein gut riechendes Duschgel und reibe dich ein. Ist besser. Nimm nun als verlängerte Hand den Duschkopf und führe ihn langsam an jede Stelle deines Körpers. Ist besser. Drehe das Wasser ein wenig fester auf, damit du den Strahl auch richtig spürst. Merke dir, an welchen Stellen es besonders prickelt. Schreib es dir am besten auf. Stelle dir vor, kann ich mir sonst nicht merken. Ja, stell dir vor, wie das Wasser dich streichelt und liebkost. Fühle, wie es an dir herunterläuft. Visualisiere dabei die Rune. Das Wasser. Ja. Visualisiere dabei die Rune Laguz. Solltest du sehr empfindlich sein, bricht die Aktion kurz vor dem Orgasmus ab. Wenn du damit fertig bist, trocknest du dich ab und schaust dich im Spiegel an. Siehe, was dir nicht so gut gefällt und nimm es an. Siehe, was dir besonders gut gefällt und nimm es ebenfalls an. Gehe nun zu deinem Ritualplatz, zünde die Kerzen an, stelle die Musik und setze dich, wenn du eine Frau bist. Männer haben es da leichter. Man sollte wirklich diese Musik dafür nehmen. Mit dem Handspiegel hin. Schaue dir dein Geschlechtsteil an und erinnere dich an die Gefühle, die das Wasser an diesen Stellen ausgelöst hat. Ach so. Gib diesen Stellen lustige Namen. Gucke bitte ganz genau hin. Viele wissen gar nicht, was sie da so alles haben. Nieselprim. Und wie es ausschaut. Kartoffelmännchen. Was? Ich habe einen Pimmel? Wie konnte das denn jetzt passieren? Bewundere dieses Wunderwerk der Natur, die dich dazu gemacht hat, was du bist. Ein sexuell empfindendes Wesen. Wenn du bereit bist, das Ganze zu Ende zu führen, visualisiere die Rune Gebo. Lasse sie vor dir auferstehen und streichel dich dabei. In der Ekstase gibst du deine Energie ins Universum und erhältst auch etwas zurück. Das finde ich sehr gut. Manche Leute schauen sich Pornos an, um zu kommen. Die schauen sich jetzt Runen an. Ja, die sind ja auch heiß. Dieses Ritual kann natürlich auch zu zweit ausgeführt werden. Zeigt euch gegenseitig, wo ihr welche erogenen Zonen habt. Eine kleine Hilfe, um wirklich alles sehen zu können, ist übrigens eine Intimrasur. Nur mal so als Tipp. Steht hier. Bei der Verbindung zum Göttlichen kannst du in weiteren Ritualen den Spiegel weglassen. Oh, das ist ja nett. Also jedes Mal, wenn du dir einen rubbelst, kannst du jetzt auch den Spiegel weglassen. Die Transformation von sexueller Energie in spirituelle ist häufig mit einem Verzicht verbunden. Du sollst jetzt kein Zölibat ablegen, sondern deine sexuelle Kraft so gesehen ansparen, um sie im entscheidenden Moment einzusetzen. Ich finde das so schön, wie die Samenstau umschreiben. Gefällt mir sehr gut. Die Leute sehen nicht, wenn du nix. Achso, Schnecke. Diese Art der Sexualmagie ist zweckgebunden. Das heißt, ich schicke mit meiner gesammelten Kraft in der Rune Ingwatz und dem abschließenden Orgasmus meinen Zauber ins Universum. Vor allem Ingwatz, ne? Ingwer, verschisse. Ja. Das brennt. Mhm. Das zuppelt. Das gefällt mir sehr gut. Da denkt sich jetzt also der 16-jährige übergewichtige Leif Hendrik beim Onanieren jedes Mal, dass er dem Universum Zauber gibt, wenn er da sitzt und sich zu irgendwelchen schlechten Porno-Runen. Oder auch Lenoface Chantal, die mal die Hölle putzt. Ja. Diese Kraft wird durch die Rune Kenaz unterstützt und man sollte sie nur für wirklich wichtige Dinge einsetzen. Wenn du also ganz genau weißt, was du zaubern willst, bereite dein Ritual wie gewohnt vor. Beim Punkt K, das ist also in dieser Liste, wirst du erst meditieren und dann den eigentlichen Zauber wirken. Der vorbereitete Runenspruch wird kurz vor dem Orgasmus dreimal ausgesprochen. Die Rune Ingwatz öffnet sich vor deinem Auge und alle Kräfte werden zeitgleich entlassen. Das gefällt mir sehr gut, dass man da einfach unterbrechen muss und dann diesen Dummspruch dreimal aufsagen. So, genug Karneval. Okay. Genug Sondersendung. Freunde der Sonne, wir haben heute gleich noch Rattenfänger. Ja, die Rattenfänger, eine extrem gute Band, die nicht so bekannt ist und die wir jetzt hiermit einem mindestens milliardenköpfigen Publikum bekannt machen. Die Kicks. Und zwar von der Band, von der Platte Epistulae Obscurorum Virorum, das Stück Allegoria de Gula et Luxuria. Tipptopp. Leicht zu merken. Tja, Freunde, wir hoffen, ihr habt genauso gelitten wie wir hier in Köln im Karneval. Karneval. Wünschen euch eine geschlechtserkrankungsarme Zeit. Ja, und auch wenn Kinder, dann nur solche, bei denen ihr auch den Vater zuordnen könnt, was im Karneval nicht immer selbstverständlich ist. So ist es. Und darüber hinaus noch einen schönen Tag. Tschüss. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Dem VIP-Club der Lesestunde. Hell yeah. Wir unterbrechen das Death-Metal-Programm für eine wichtige Ankündigung, nämlich, dass es keine privaten Details übers Sexleben zu hören gibt hier. Nein, nein, wir sind nein. Nicht bei Birte Krawalmus oder wie die oder heißt. Oder Freya und Yggdrasil. Genau. Was haben wir denn Interessantes zu erzählen? Also, was habe ich zum Beispiel für Harnevalsgeschichten zu erzählen? Ich trinke ja keinen Alkohol, das ist zum Beispiel eine interessante private Geschichte. Ich trinke keinen Alkohol, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Ich schon. Weiß also viel. Nicht, wie die Wirkung also subjektiv ist, nur objektiv kann ich feststellen, dass sich die allermeisten Menschen unter Alkoholeinfluss nicht zum Besseren verändern. Und wenn man sich in einer Umgebung befindet, wo ausschließlich andere schwer alkoholisierte Leute sind, neigen dann die meisten dazu, unerträgliche Nervsäcke zu werden. Weswegen das einmalige Ausrücken zu Schulzeiten da in dieses Hannibalsgebiet kein schönes Erlebnis war. Man findet es einfach auch nicht witzig. Also, ich finde das nicht mal besoffen witzig. Ja, du warst da ja noch nie. Aber also auch Viele Freunde, die ich habe, einige von den Freunden, die ich habe, die Karneval tatsächlich gut finden, sagen aber immer, dass das ausschließlich schwer angetrunken zu ertragen ist. Warum macht man es dann überhaupt? Man weiß es nicht. Man weiß es ja, nicht. Also wenn ich was getrunken habe, um nur mal diese subjektive Seite wiederzugeben, dann kriege ich zuerst Muskelschmerzen, dann bin ich in der I-Love-You-Man-Phase, dann werde ich melancholisch, dann fange ich an zu heulen und dann fange ich an, mich auf unerträgliche Weise zu wiederholen. Gut, einigen wir uns also darauf, Harnevall saugt, Rattenfänger hingegen rocken. Yeah.